بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. إمنا من الله ألباما سمهاتسجن الله زيجن هايل أمهاتسشكايت نحن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Allah den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Menschen als letzten aller Propheten und Gesandten entsandt hat. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus ihr hervorgehen mit gestärktem Wissen oder gestärktem Iman und vermehrtem Wissen mit vergebenen Sünden, denn er ist derjenige, der dazu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wir werden heute, Geschwister, wie gewohnt erst einmal die Ayat, die wir vorhaben, heute zu verstehen und durchzugehen, in deutscher Sprache übersetzt vorlesen, und danach gehen wir die Ayat nach und nach durch. Es geht um Surat Yusuf, Vers 103 bis 111, bis zum Ende der Surah, inshallah ta'ala, in der es folgendermaßen heißt: Dies gehört zu den Nachrichten vom Verborgenen, das wir dir als Offenbarung eingeben. Denn du warst nicht bei ihnen, als sie sich einigten, indem sie Ränke schmiedeten. Aber die meisten Menschen werden, auch wenn du noch so sehr danach trachtest, nicht gläubig sein. Und du verlangst von ihnen keinen Lohn dafür. Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. Wie viele Zeichen gibt es in den Himmeln und auf der Erde, an denen sie vorbeigehen, wobei sie sie unbeachtet lassen? Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm andere beizugesellen. Glauben sie denn, sicher zu sein davor, dass eine überdeckende Strafe von Allah über sie kommt, oder dass plötzlich die Stunde über sie kommt, ohne dass sie merken? Sag: Das ist mein Weg. Ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Hinweises und diejenigen, die mir folgen. Preis sei Allah, und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Und wir haben vor dir nur Männer gesandt von den Bewohnern der Städte, denen wir Offenbarungen eingaben. Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, sodass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Die Wohnstätte des Jenseits ist wahrlich besser für diejenigen, die gottesfürchtig sind. Begreift ihr denn nicht? Erst dann, als die Gesandten die Hoffnung aufgegeben hatten und sie meinten, dass sie belogen worden seien, kam unsere Hilfe zu ihnen. Und so wird errettet, wen wir wollen. Aber vom übeltätigen Volk wird unsere Gewalt nicht abgewandt. In ihren Geschichten ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Verstand besitzen. Es ist keine Aussage, die ersonnen wird, sondern die Bestätigung dessen, was vor ihm war, und die ausführliche Darlegung aller Dinge und eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben. Das sind die Ayat, bei denen wir Allah subhanahu wa ta'ala bitten, dass er uns unser Verständnis und uns Verstandesschärfe gibt, auf dass wir diese Ayat auf beste Art und Weise verstehen und ihnen gemäß handeln. Allahumma amin. Liebe Geschwister, diese Ayat sind am Ende von Surat Yusuf, nachdem Allah uns Azza wa Jal die Surat Yusuf berichtet hat, das heißt die Geschichte, die über Yusuf stattgefunden hat, berichtet hat, bis ins Detail genau. Und wir wissen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Offenbarung von Allah bekommen hat, diese längste Geschichte über einen Propheten überhaupt. Und es muss irgendeinen Sinn geben, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat, und Weisheiten müssen dahinter stecken. Und so hat uns Allah azza wa jalla in der 102. Ayah davon berichtet, als er sagte: Dies gehört zu den Nachrichten vom Verborgenen. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ. الْغَيْب ist alles, was man nicht sehen kann. Alles, was das ist die Welt des Verborgenen, zu der kein Mensch Einblick hat und zu der kein Jinn Einblick hat. Und das gehört zu den Dingen, die Allah Azza wa Jal alleine kennt und denen er manches davon mitgeteilt hat, wie zum Beispiel dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und seiner Ummah und die diesen Koran lesen. Denn die Geschichte gehört zu Al-Ghaib, aber Allah hat es den Menschen teilweise offenbart. Dies gehört zu den Nachrichten vom Verborgenen, das wir dir als Offenbarung eingeben. Denn du warst nicht bei ihnen, als sie sich einigten, indem sie Ränke schmiedeten. Das heißt, das, was dir in dieser Sura berichtet wird, an Einzelheiten, in Bezug auf Yusuf alaihi salatu wassalam und seine Familie, sein Vater Ja'qub und seine Geschwister von Yusuf und was sie an Ränke geschmiedet haben, das gehört zu Al-Ghaib. Das ist keine Sache, die du kanntest. Und das ist keine Geschichte, die dein Volk, die Qurayshiten, kannten. Sondern das ist eine Offenbarung vom Herrn der Welten, Wahi von Allah Azza wa Jal. Du warst nicht bei ihnen, als sie sich einigten, gemeint sind damit die Geschwister von Yusuf alayhi salatu wassalam. Du warst nicht bei ihnen, als sie sich einigten, dich in den Brunnen zu werfen, um dich loszuwerden, wie es am Anfang der Geschichte deutlich heißt. Als sie sich einigten, indem sie Ränke schmiedeten. Aber die meisten Menschen werden, auch wenn du noch so sehr trachtest, nicht gläubig sein. Schaut an, diese Offenbarung, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekommen hat, ist vom Ghaib. Und der Prophet wusste das selbst nicht, sallallahu alaihi wasallam. Also sollte dies ein klares Signal an das Volk der Schrift mindestens sein, an diesem Moment zu glauben an diesen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Denn wer kennt die Geschichte von Yusuf alaihi salatu wasallam außer dem Volk der Schrift? Niemand. طيب, gibt es irgendjemanden von Volk der Schrift, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Informationen gegeben hat, dann soll er sich jetzt melden und sagen, ich bin derjenige, der sich heimlich nächtelang mit dem Propheten getroffen hat und habe ihm diese Informationen weitergegeben. Es gibt aber niemanden, der diese Behauptung aufstellt. Was bleibt dann übrig, als zu sagen, dass diese Informationen von Allah Azza wa Jal kommen? Plus, wenn wir die für Geschichten vergleichen, werden wir niemals feststellen, dass die Geschichten identisch sind, bis ins kleinste Detail. Und deswegen, liebe Geschwister, das ist, was Allah Azza wa Jal uns offenbart hat an Informationen über diese Geschichte. Und wenn Allah wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte er uns noch mehr davon mitgeteilt. Aber die meisten Menschen werden, auch wenn du noch so sehr danach trachtest, nicht gläubig sein, subhanallah. Die meisten Menschen, obwohl du ihnen diese Information gibst, die du nur von Allah gehabt haben kannst, die ein klarer Beweis sind für dein Prophetentum, ein klarer Beweis sind, dass du ein Gesandter bist vom Herrn der Welten, trotzdem werden die meisten Menschen nicht gläubig sein. Und wir werden sehen, dass die aus dem Kreis derjenigen, die glauben, das heißt derjenigen, die an Allah Azza wa Jal glauben, dass auch nicht alle von ihnen gottergebene Menschen sind. Das heißt, nicht alle von ihnen Muslime sind, wie der Prophet, wie Allah Azza wa Jal uns gleich mitteilen wird. Sie glauben nicht an das, was du ihnen mitteilst, obwohl niemand dir diese Informationen gegeben hat. Sie müssen also von anderen stammen als von den Menschen, die mit dir zusammenleben. Und obwohl du von ihnen keinen Lohn verlangst, das heißt, sie haben kein Argument, diese Botschaft abzulehnen. Und deswegen heißt es in der darauf folgenden Aya, وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Und du verlangst von ihnen keinen Lohn dafür. Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. Du verlangst von ihnen keinen Lohn dafür, das heißt für die Verkündung der Botschaft und für die Verkündung dieses Koran, für diese Geschichte, die ihnen erzählt wird als Ermahnung, du verlangst von ihnen keinen Lohn dafür. Denn wenn du von ihnen einen Lohn verlangen würdest, dann hätten sie zumindest ein Argument, diese Botschaft abzulehnen. Auch wenn es kein gültiges Argument wäre, aber zumindest sie hätten ein Argument. Aber so, sie sagen einfach nur Dichter, Zauberer. Sie sagen auch, wie es im Koran deutlich heißt, dass er es einfach nur abgeschrieben hat von den Schriften anderer. اكتتبها, aber in Wirklichkeit, es sind bloße Behauptungen, für die es keine Beweise gibt. Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. Das heißt, dieser Koran, das Buch, wenn es es, dann ist das Buch, oder er, der Koran, ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. Das heißt, ob ihr glauben wollt oder ob ihr nicht glauben wollt, es wird Allah subhanahu wa ta'ala nichts nützen und nichts schaden, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala verleugnet oder dass ihr seinen Gesandten der Lüge bezichtigt, was nichts anderes bedeutet, dass es in Wirklichkeit ein Vorgehen ist gegen Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Wer den Gesandten Allahs verleugnet und ihn der Lüge bezichtigt, in Wirklichkeit bezichtigt er Allah Azza wa Jal der Lüge, denn Allah hat diesen Propheten sallallahu alaihi wasallam entsandt. Wie viele Zeichen gibt es in dem Himmel und auf der Erde, an denen sie vorbeigehen, wobei sie sie unbeachtet lassen? Wie viele Zeichen gibt es? Das ist ein Ausdruck der Verwunderung, liebe Geschwister. Diese Aya, das heißt diese Sura, sie ist natürlich ein Beweis für das Prophetentum. Und sie ist ein Beweis für die Existenz Allahs und für das Allwissen Allahs. Aber ist das das Einzige, was sie bisher geleugnet haben, um an Allah Azza wa Jal nicht glauben zu wollen und um nicht an Allah Azza wa Jal zu glauben? Die Antwort lautet mit Sicherheit nicht. Denn Allah Azza wa Jal im Quran al-Karim hat uns an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass Himmel und Erde und alles, was es darin gibt, das alles sind Zeichen auf Allah Azza wa Jal. Alles, was es gibt, alles, was es gibt, ist ein Zeichen für die Existenz Allahs Azza wa Jal. Warum? Weil alles, was es gibt, kannst du darüber die Frage stellen, wie Allah sagt in Surah At-Tur, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Wurden sie etwa aus dem Nichts erschaffen oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Egal was es gibt, ob es die Sonne ist, ob es die Erde ist, ob es der Mond ist, ob es eine Pflanze ist, egal was, hat diese Sache sich selbst erschaffen? Das ist ein Widerspruch in sich. Denn du sagst, der Erschaffen bedeutet, dass es vorher nicht gegeben hat. Also kann es sich nicht selbst hervorgebracht haben. Man kann sich nicht selbst in Erscheinung bringen. Aber es muss jemanden geben, der ihn hervorgebracht hat. Insofern ist jede existierende Sache ein Zeichen für die Existenz und für die Allmacht Allahs Azza wa Jal. Und deswegen sagt er subhanahu wa ta'ala, وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ. Das heißt auf Arabisch, وَكَمْ مِّنْ آيَةٍ. Wie viele Zeichen gibt es in den Himmeln und auf der Erde, an denen sie vorbeigehen, wobei sie unbeachtet lassen. Deswegen erinnere ich mich und euch immer wieder daran, dass wir nachdenken über die Zeichen Allahs Azza wa Jal. Und dazu helfen sehr viele, liebe Geschwister, dass man Dinge anschaut, wie zum Beispiel Dokumentarfilme über die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass man sie mit den Augen eines gläubigen Betrachters anschaut. Dass man sie mit dem Herz eines gläubigen Menschen anschaut und darüber nachsinnt. Und man wird sehen, wie viele Zeichen es gibt in der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala, die nicht nur hinweisen auf die Existenz Allahs, und dass er der Schöpfer ist und dass er Badi' ist, yani subhanallah. Das bedeutet, dass er etwas erschafft auf eine Art und Weise, wie es vorher nicht gegeben hat, sondern wir werden auch feststellen, dass diese Zeichen, die es in den Schöpfungen Allahs gibt, ein Beweis sind für die Einheit Allahs Azza wa Jal, für die Einzigartigkeit Allahs. Ein Beweis für den Tauhid sehen wir in der Schöpfung klipp und klar. Allein schon, dass wir erkennen, liebe Geschwister, dass diese Lebewesen, egal welches Lebewesen es gibt, gibt es ein Lebewesen, das ohne Wasser auskommt? Wir kennen kein einziges Lebewesen, das ohne Wasser auskommt. Diese Lebewesen, gibt es ein Lebewesen, das ohne Sauerstoff auskommt? Wenn es verschiedene Götter gewesen wären, dann hätten sie sie auf unterschiedliche Art und Weise erschaffen. Aber, liebe Geschwister, das alles weist darauf hin, dass es einer ist, der diesen Plan aufgestellt hat. Dass es ein einziger ist, der all dieses erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wie viele Zeichen gibt es in den Himmeln und auf der Erde, an denen sie vorbeigehen, wobei sie sie unbeachtet lassen. Also es geht nicht nur um diese Surat Yusuf oder den Quran al-Azim, sondern überhaupt um die Zeichen der Schöpfung Allahs, die alle auf den einen wahren Gott hinweisen. Insofern ist es für Allah subhanahu wa ta'ala nicht verwunderlich, dass sie, nachdem sie alle diese Zeichen, die man nicht zählen kann, verleugnet haben und nicht anerkennen, dass sie auch diese Zeichen aus dem Koran al-Karim einfach leugnen und nicht beachten. Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm andere beizugesellen. Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm andere beizugesellen. Das heißt, wir haben in der Ayah, in der 103. Ayah kennengelernt, dass Allah sagte, sinngemäß übersetzt, dass die meisten Menschen nicht glauben. Das heißt, wenn wir uns den großen Kreis vorstellen von Menschen, die meisten Menschen glauben nicht an Allah Azza wa Jal. Dann gibt es einen Kreis davon, diejenigen, die an Allah Azza wa Jal glauben und vielleicht sogar an den Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam glauben und vielleicht sogar in die Religion Allahs Azza wa Jal eingetreten sind, gibt es immer noch viele davon, liebe Geschwister, die Allah andere zur Seite stellen, die den Tawhid nicht verwirklichen, die La ilaha illallah nicht auf die vorgeschriebene Art und Weise umsetzen. Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm andere beizugesellen. Dass sie haben Glauben, sie glauben, es gibt keinen Gott außer Allah, aber nebenbei gesellen sie ihm andere bei. Was heißt, sie gesellen ihm andere bei? Das bedeutet, sie verletzen eine der Rechte Allahs Azza wa Jal, wo normalerweise nur er alleine, subhanahu wa ta'ala, dass man ihm nur alleine zuschreiben dürfte. Das heißt, es geht um ein Recht Allahs, wie zum Beispiel das Recht der Anbetung, als das deutlichste Recht Allahs im Koran kennen überhaupt. Dieses Recht der Anbetung, das ihm einzig und allein gebührt, es gibt Menschen, sie gesellen Allah Azza wa Jal andere bei, indem sie andere neben Allah subhanahu wa ta'ala anbeten oder anrufen. Und Imam al-Shawkani, rahimahullah ta'ala, sagte zu dieser Ayah, كَكَثِيرٍ مِنْ عُبَّاد الْقُبُورِ. Das heißt, wie viele von denjenigen, die Grabesbewohner anbeten. Und ihr wisst, die anbetende Grabesbewohner, liebe Geschwister, bedeutet nicht unbedingt, dass sie sich niederwerfen für die Grabesbewohner, sondern die anbetende Grabesbewohner kann auch bedeuten, dass sie zu ihnen Bittgebete sprechen, dass sie in ihnen ihre Hoffnung stecken, dass sie von ihnen Fürsprache verlangen, dass sie für sie opfern und, Gott bewahre, dass sie vielleicht sogar sie fürchten, das heißt vor ihnen Angst haben, dass wenn sie etwas Bestimmtes machen, dass eventuell die Toten mit ihnen unzufrieden sind oder dass die Toten sich bei ihnen rächen könnten und was für Arten von Angst es noch so gibt, die man haben könnte in Bezug auf verstorbene Personen. Und das ist natürlich eine Katastrophe und deswegen, das ist eine Art der Beigesellung der Menschen zu Allah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und Qatada ibn Du'ama oder Di'ama rahimahullah ta'ala sagte, min imanihim hadha, er sagte rahimahullah ta'ala, zu ihrem Iman gehört, zu ihrem Iman, den sie haben, das heißt zu ihrer Form des Glaubens, die nicht vollkommen ist, die nicht rein ist, die nicht frei ist vom Schirk, zu ihrer Form des Imans gehört es, dass du, wenn du auf einen von ihnen triffst, لَسْتَ تَلْقَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْبَأَكَ أَنَّ اللَّهَ رَبُّهُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَهُ وَرَزَقَهُ وَهُوَ مُشْرِكٌ فِي عِبَادَتِهِ. Das sagt der Rahimahullah Ta'ala, zu ihrem Iman gehört, dass wenn du auf wen auch immer du von ihnen triffst, wenn du auf einen von ihnen triffst, dann wird er dir sagen, dass Allah sein Herr ist. Und er wird dir sagen, dass er derjenige ist, der ihn erschaffen hat. Er wird sagen, Allah ist mein Herr, Allah hat mich erschaffen. Und Allah ist derjenige, der mich versorgt. Aber gleichzeitig, sagt der Hamdallah, وَهُوَ مُشْرِكٌ فِي عِبَادَتِهِ. Das heißt, und gleichzeitig gesellt er ihm andere in der Anbetung bei. Das heißt, wenn es um die Ibadah geht, dann ist sie eben nicht alleine und ausschließlich für Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns davor bewahren. Und das ist ihr Todesurteil, wie man irgendwann sprachlich sagt, im weitesten Sinne sagen kann, Todesurteil im Jenseits, im weitesten Sinne, weil auch wenn man natürlich im Jenseits nicht mehr sterben wird, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein gutes Ende schenken. Aber das ist, wie gesagt, ihre katastrophale Aussage, wodurch ihr Jenseits aufs Spiel gesetzt wird. Allah sagte weiterhin sinngemäß übersetzt, glauben Sie denn sicher zu sein davor, dass eine überdeckende Strafe von Allah über sie kommt. Oder dass plötzlich die Stunde über sie kommt, ohne dass sie merken. Allah Azza wa Jal hat uns im Quran al-Karim an mehr als einer Stelle erzählt über Völker, die gewarnt worden waren, zu denen ein Gesandter geschickt worden ist, die die Botschaft Allahs geleugnet haben, die Allah andere beigesellt haben. Und das Ende von ihnen war immer unausschließlich, dass das Ende, sie sind der Vernichtung heimgefallen. Es gibt kein Volk, liebe Geschwister, das auf Dauer existiert hat. Schauen wir in die Vergangenheit, egal welches Reich wir auch immer uns betrachten. Sei es das Oströmische Reich zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder sei es das Persische Reich. Diese Reiche, die größer waren als die meisten Länder in der heutigen Zeit. Diese Länder, die gibt es heute nicht mehr. In dieser Form, wie sie da, sie gibt es nicht mehr. Warum? Der Grund ist natürlich, man forscht immer und schaut, hat das einen wirtschaftlichen Hintergrund, hat das einen politischen Hintergrund oder was auch immer. Die Wahrheit ist, liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal, er entscheidet, wer bleibt und er entscheidet, wer geht. Allah Azza wa Jal, يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من من يشاء. Das heißt, Allah Azza wa Jal gibt das Reich, wem er will. Das heißt, er verleiht das Königtum, das Kaisertum, das Regieren, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Aber er entzieht es auch von jedem, von dem er es entziehen möchte, wann er will, subhanahu wa ta'ala. Und so sehen wir, dass es manchmal Königreiche gibt und sie wieder weggehen. Kaiserreiche gibt und wieder weggehen. Der einzige König, subhanahu wa ta'ala, der für immer und ewig bleibt und der schon immer und ewig da war, ist Allah Azza wa Jal. Das weist auf seine Macht hin. Glauben Sie denn sicher davor zu sein, dass eine überdeckende Strafe von Allah über sie kommt? Oder dass plötzlich die Stunde über sie kommt, ohne dass sie merken? Dass plötzlich die Stunde, das heißt plötzlich der Tag der Auferstehung, über sie kommt, ohne dass sie merken. Und wir wissen, liebe Geschwister, dass jeder Mensch, sobald er gestorben ist, hat seine Stunde schon geschlagen. Insofern ist die Frage, wie ein Mann einmal den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, wann ist der Tag der Auferstehung? Diese Frage macht keinen Sinn. Denn diese Frage spielt auch keine Rolle. Denn was wirklich eine Rolle spielt, ist, wenn überhaupt eine Rolle spielen würde, dann würde die Frage eine Rolle spielen, und zwar, wann ist meine Stunde dran? Wann beginnt mein Leben nach dem Tod? Wann endet mein Leben auf dieser Welt? Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Frage mit einer Gegenfrage beantwortet und gesagt, wie hast du dich auf sie vorbereitet? Wie hast du dich auf sie vorbereitet? Denn wenn du auf sie vorbereitet bist mit Iman und rechtschaffenen Taten, dann kann die Stunde eintreffen, wann sie will. Das spielt gar keine Rolle. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, sinngemäß übersetzt, glauben Sie sicher davor zu sein, dass die Stunde plötzlich über Sie kommt, ohne dass Sie merken. Und das weist, und dass Sie merken, damit dieses Ereignis noch brutaler ist für Sie, als dass Sie sich es vorstellen könnten. Und sicher kann man sich nur sein, wie Allah es mitgeteilt hat, nur mit dem Iman. Sag, o Prophet, das ist mein Weg. Ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Hinweises, ich und diejenigen, die mir folgen. Preis sei Allah und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Sag, das ist mein Weg. Ich rufe zu Allah auf. Das heißt, liebe Geschwister, nach dem, was geschehen ist, nach dieser Offenbarung, die der Prophet bekommen hat, sallallahu alaihi wasallam, und geglaubt hat, wer glauben wollte, und geleugnet hat, wer geleugnen wollte. Das ist für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und für jeden Menschen, der in seine Fußstapfen tritt, an jeder Da'iyah, jeder Mensch, der zu Allah azza wa jalla aufruft, es ist für ihn keine demotivierende Sache, dass eine Person seine Botschaft ablehnt und leugnet. Sondern der Da'iyah, derjenige Mensch, der zu Allahs Religion einlädt, er macht trotzdem weiter. Warum? Weil sein Ziel ist eben nicht die Anzahl der Leute, die durch ihn den Islam angenommen haben. Sein Ziel ist eben nicht die Anzahl der Leute, die durch ihn den Weg zur Religion zurückfinden. Und so weiter und so fort. Sein Ziel ist nicht die Anzahl der Zuhörer. Sein Ziel ist nicht die Anzahl der applaudierenden Personen, sondern sein Ziel ist die Zufriedenheit Allahs ganz alleine. Und dann spielen diese Sachen eine Nebenerscheinung, beziehungsweise spielen sie gar keine Rolle. Das ist mein Weg. Auf diesem Weg bleibe ich. Das ist mein Weg und auf dem ich standhaft bleibe. Ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Beweises auf. Das heißt, aufgrund eines klaren Beweises. Ich habe den Koran. Wenn ein anderes Volk diesen Koran hätte, manche Menschen sind so stolz auf ihre Werte, die sie haben. Wenn diese Menschen diesen Koran in ihrer Hand hätten und davon überzeugt wären, vielleicht würden manche mit dem Koran besser umgehen als manche ein Muslim. Deswegen, liebe Geschwister, wir haben diesen edlen Koran. Und das ist ein klarer, deutlicher Beweis für die Wahrheit. Dieser Koran al-Karim, er ist so deutlich und leitet den Menschen auf den richtigen Weg, wie Allah sagte, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمْ. Das heißt, dieser Koran leitet zu dem, was rechtens ist. Wahrlich, dieser Koran leitet zu dem, was rechtens ist. Dieser Koran ist für uns Muslime dasjenige, worauf wir uns zusammenfinden. Der Koran ist das, was den Zusammenhalt bietet zwischen allen Muslimen auf der gesamten Welt. Egal welche Sprache sie haben, egal welche Nationalität sie haben, es gibt kein Gesetz der Welt, liebe Geschwister, dass die Menschen querbeet von durch alle Gesellschaftsklassen hindurch und durch alle Nationalitäten hindurch und durch alle Altersgruppen hindurch vereint wie dieser edle Koran. Deswegen sind wir mit Allah Azza wa Jal als Herrn zufrieden, mit dem Propheten als Propheten zufrieden, mit dem Islam als Religion und mit diesem Koran als unsere Grundlage zufrieden. Der Prophet soll sagen, sallallahu alaihi wasallam, ich rufe zu Allah aufgrund eines sichtbaren Hinweises auf, ich und diejenigen, die mir folgen. Das heißt, wir alle rufen auf zu Allah Azza wa Jal aufgrund eines deutlichen Hinweises. Subhanallah, gepriesen sei Allah, oder eigentlich besser, frei sei Allah von jeglichem Mangel. Subhanallah bedeutet Tanazzaha. Das heißt, möge Allah subhanahu wa ta'ala frei sein, oder man lobt ihn und er sagt, erhaben sei er, frei sei er von jeglicher Art von Mängeln. Was ein Mangel? Ein Mangel ist zum Beispiel, was die Juden dem Propheten, der Allah azza wa jalla zugeschrieben haben an Armut. Ein Mangel ist zum Beispiel, was die Christen Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben haben, dass er eine Gefährtin habe oder eine Mutter habe oder einen Sohn habe. Hocherhaben sei er über das, was die ungerechten Menschen von sich geben. Das sind alles Mängel, die die Menschen, oder zum Beispiel hocherhaben sei er von einem Mangel, wie zum Beispiel, was die Polytheisten Allah also an Töchtern zugeschrieben haben oder an Nebengöttern zugeschrieben haben. Das alles ist ein Mangel. Warum? Weil wenn Allah Azza wa Jal, wenn es neben andere Götter gäbe, dann hätte er Konkurrenten. Und Allah Azza wa Jal ist der einzige Herrscher in diesem Universum. Er ist subhanahu wa ta'ala der Herr des Universums. Deswegen preis sei Allah, hoch sei erhaben Allah, frei von allen Mängeln. Ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Denn die Götzendiener sind weit, weit weg vom Weg abgeirrt. Und wir haben vor dir nur Männer gesandt von den Bewohnern der Städte, denen wir Offenbarungen eingaben. Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? In dieser Aya, liebe Geschwister, dieser Teil-Aya, teilt uns Allah subhanahu wa ta'ala mit, als wollte er sagen, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du bist nicht der erste Prophet und nicht der erste Gesandte, den ich zu den Menschen entsandt habe, sondern du bist vielmehr einer von vielen Gesandten und Propheten, die ich zu den Menschen gesandt habe, um sie zu La ilaha illallah aufzurufen. Du bist nicht der Erste, der geleugnet wird. Du bist nicht der Erste, der der Lüge bezichtigt wird. Und du wirst auch nicht der Letzte sein, der der Lüge bezichtigt wird. Du bist zwar der letzte Prophet, aber du bist nicht der Letzte, der diesen Weg geht, der der Lüge bezichtigt wird. Und diese Propheten, und diese Gesandten, von denen uns Allah subhanahu wa ta'ala berichtet, sie waren alles Männer. Sie waren alles Männer. Und wir kennen in der gesamten Geschichte der Menschheit keinen einzigen Propheten oder Gesandten, der kein Mann gewesen ist. Und das schließt also zwei Sachen aus. Also in erster Linie zwei Sachen aus. Einmal, dass es keine Frauen als Propheten oder Gesandten gegeben hat. Und, denn es gibt darüber eine unauthentische Überlieferung, aber wie gesagt, sie ist unerheblich und widerspricht auch der offensichtlichen Bedeutung dieser Aya. Und wir haben vor dir nur Männer gesandt, und das schließt auch aus, dass es nichtmenschliche Wesen gewesen sind, die jemals zu Menschen entsandt worden sind. Das heißt, es gab niemals einen Engel, der zu den Menschen als Gesandter Allahs entsandt worden ist, um ihnen die Botschaft Allahs subhanahu wa ta'ala zu verkünden. Wir haben vor dir nur Männer gesandt von den Bewohnern der Städte. Und von den Bewohnern der Städte, das bedeutet, dass wir keine Beduinen zum Beispiel oder Nomaden als Propheten entsandt bekommen haben, sondern sie waren immer Städtebewohner. Qatada rahimahullah ta'ala sagte dazu, لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَعْلَمَ وَأَحْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْعُمُودِ. Er sagte rahimahullah ta'ala, denn die Leute, die in den Städten wohnen, sind wissensreicher und sanftmütiger als das Nomadenvolk. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala also nicht nur die wissensreichsten und die sanftmütigsten Menschen entsandt, sondern auch diejenigen Menschen erweckt, die unter ihrem Volk auch angesehene war, wie wir unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war angesehen. Er war nicht nur irgendein Araber aus Mekka, sondern er war aus dem Stamm der Quraysh. Und ihr wisst, der Stamm der Quraysh war das vorherrschende Volk damals. Und so hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, so gab es für die Menschen keinen Grund, ihn zu leugnen, war aufgrund der Tatsache, dass er vielleicht ein Sklave gewesen ist oder dass er vielleicht kein Araber gewesen ist oder dass er nicht von edler Abstammung gewesen ist. All diese Argumente hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen schon vorher weggenommen, indem er ihn erweckt hat aus dieser edlen Abstammung. Und wir haben vor dir nur Männer gesandt von den Bewohnern der Städte, denen wir Offenbarungen eingaben. Und in einer anderen Lesart heißt es statt Nuhi ilayhim Yuha ilayhim, das sind alle anderen außer Hafs, dann müsste man die Ayah wie folgt übersetzen, und wir haben vor dir nur Männer gesandt von den Bewohnern der Städte, denen Offenbarungen eingegeben wurden, das heißt also im Passiv. Sind sie denn nicht auf der Erde, umhergereist, sodass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Und da hier lehrt uns Allah Azza wa Jal eine ganz wichtige Lektion. Und die ist zusammengefasst bedeutet, dass der Mensch profitieren soll aus den Fehlern derjenigen, die vor ihnen schon diese Fehler gemacht haben. Ein weiser Mensch ist derjenige, der lernt aus der Geschichte der Völker vor ihm. Das ist sozusagen, wenn wir das historisch betrachten, also wenn wir zum Beispiel die Völker vor uns betrachten, im großen Ausmaß, aber auch im kleinen Ausmaß. Der Mensch, der weise ist, der schlau ist, der intelligent ist, er schaut auf diejenigen Menschen, wenn er auf eine Probe gestellt wird, wenn er ein Problem hat, er schaut auf die anderen Menschen, die dieses Problem alle schon mal gehabt haben. Denn im seltensten Fall bist du derjenige, der zum ersten Mal dieses Problem hat. Und deswegen sollen wir immer schauen, wie haben andere Menschen gehandelt und wie war das Ende? Und dann wissen wir auch abzuschätzen, wie das Ende für uns sein wird, wenn wir den gleichen Weg gehen, wie sie gegangen sind. Und eines der Völker oder zu den Völkern, die zu denen die Qurayshiten aufgerufen worden sind, dass sie darüber nachdenken sollten, sind natürlich die Völker, die sie kennen, wie die Ad und die Thamud. Wir wissen, die zwei Völker, zu denen die Propheten Hud und Salih alayhim as-salatu was-salam gesandt worden sind. Sind sie denn nicht auf der Erde umhergezogen? Weil das sind zwei Völker, die Araber kannten. Sie wussten, dass zu ihnen ein Gesandter gekommen ist. Und sie wussten, dass sie diesen Gesandten geleugnet haben. Und sie wussten, dass Allah Azza wa Jal sie der Vernichtung hat heimfallen lassen. Und deswegen, warum denken sie nicht darüber nach, was mit ihnen passiert ist, auf das, was auch mit ihnen, damit nicht das Gleiche mit ihnen passiert. Aber leider ist der Mensch oft so, dass er leugnet und dann sagt er, das sind nur Fabeln der früheren oder ähnliche Ausdrücke. Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, sodass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Die Wohnstätte des Jenseits ist wahrlich besser für diejenigen, die gottesfürchtig sind. Begreift ihr denn nicht? Die Wohnstätte des Jenseits, des Paradies und alles, was es darin gibt, ist wahrlich besser. Warum? Weil es dort keine Anstrengung gibt, weil es dort keine Sorgen gibt, weil es dort keinen Kummer gibt, weil es dort keinen Tod mehr gibt. Das ist alles besser für diejenigen, die gottesfürchtig sind. Und Allah fragt eine Frage, die wir uns selbst beantworten sollten, damit wir rechtgeleitet werden. Begreift ihr denn nicht? und in einer anderen Lesart von Ibn Kathir, Abu Amr al-Basri, eben, wie heißt es, und Kisa ibn Khalaf, afala ya'qilun, das heißt, begreifen sie denn nicht, als würde er die Gläubigen ansprechen in Bezug auf die Ungläubigen, begreifen sie denn nicht. Das heißt, wollen sie denn nicht ihren Aql, wollen sie denn nicht ihren Verstand benutzen? Und liebe Geschwister, subhanallah, wie selten der Mensch doch seinen eigenen Verstand benutzt. Und wenn er ihn benutzt, wie selten handelt er dann auch nach dem, was sein Verstand ihm mitgeteilt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen Menschen machen, die ihren Verstand immer sinnvoll benutzen. Und natürlich mit dem sinnvollen Verstand benutzen, damit ist gemeint, den Verstand auf eine Art zu benutzen, sodass er dich zum Iman führt. Begreifen Sie denn nicht, sodass ihr, begreift ihr denn nicht, sodass ihr dadurch zum Iman findet? Oder begreifen Sie denn nicht, sodass Sie dadurch zum Iman finden? Denn das ist es, worum es letztendlich geht. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, erst dann, als die Gesandten die Hoffnung aufgegeben hatten und sie meinten, dass sie belogen worden seien, kam unsere Hilfe zu ihnen. Und so wird errettet, wen wir wollen. Und vom übeltätigen Volk wird unsere Gewalt nicht abgewandt. Das ist eine gewaltige Ayah, liebe Geschwister. Denn Allah subhanahu wa ta'ala teilt uns mit in dieser Ayah, dass er manchen Menschen Aufschub gewährt. Dieser Aufschub, das heißt Aufschub gewährt, nachdem sie die Botschaft geleugnet haben, trotzdem gibt er ihnen Zeit. Warum gibt er ihnen Zeit? Er gibt ihnen Zeit, auf dass sie sich besinnen mögen. Er gibt ihnen Zeit, auf dass sie nachdenken mögen. Er gibt ihnen Zeit, auf dass sie sich Allah reuevoll zuwenden mögen. Dass sie Tauba machen. Dass sie zum Islam zurückfinden. Wie viele Menschen, die haben die Botschaft am Anfang geleugnet, nachher haben sie darüber nachgedacht, nachher haben sie sie akzeptiert. Aber das Problem ist, dieses Aufschubgewähren ist auf der einen Seite eine Rahma von Allah Azza wa Jal, aber gleichzeitig ist es eine schwere Prüfung für beide Seiten. Es ist eine Prüfung für die Gläubigen und es ist eine Prüfung für die Ungläubigen. Dass es eine Prüfung ist für die ungläubigen Menschen, ist klar in der Hinsicht, dass sie denken, okay, das stimmt gar nicht, was sie gesagt haben. Es stimmt doch nicht die Strafe, die in uns angedroht worden war. Und das ist eine Prüfung für die gläubigen Menschen, weil sie genauso auf die Probe gestellt werden. Stimmt das wirklich, was die Gesandten uns gesagt haben? Stimmt es wirklich, dass Allah Azza wa Jal uns mitgeteilt hat? Wenn es stimmt, warum kommt dann nicht das, was angedroht worden war? Und deswegen guckt euch mal an, wie Allah Azza wa Jal seine edelsten Diener auf die härteste Probe stellt. Erst dann, als die Gesandten die Hoffnung aufgegeben hatten, aber worauf? Das ist die Frage. Die Gesandten, sie haben die Hoffnung aufgegeben, nach einer Auslegung, dass ihr eigenes Volk glaubt. Erst dann, als die Gesandten die Hoffnung aufgegeben hatten, dass ihr eigenes Volk also glaubt, und sie meinten, dass sie belogen worden seien, kam unsere Hilfe zu ihnen. Dazu gibt es verschiedene, wie heißt es, Auslegungen zu dieser Ayah, die wir uns im Einzelnen anschauen möchten. Denn Hintergrund ist, dass im Arabischen heißt es, حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا. Und in einer anderen Lesart heißt es, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا. Das heißt also in der ersten Lesart, كُذِبُوا bedeutet es, wie es hier übersetzt worden ist, dass sie belogen worden seien. Und كُذِبُوا bedeutet, dass sie der Lüge bezichtigt worden seien. Also jemand hat sie angelogen oder jemand hat ihnen das Lügen vorgeworfen. Ja, je nachdem. Schauen wir uns an. Nach der ersten Art zu lesen, das sind natürlich alles authentische Lesarten über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Die Lesart Kuthibu wird überliefert über Nafi' ibn Kathir, Abu Amr ibn Amr und Ya'qub. Dort heißt es, wie gesagt, Kuthibu. Aber in der ersten Lesart Kuthibu heißt es, die Leute meinten, wir sind belogen worden. Das ist die erste Auslegung. Noch einmal. Erst dann, als die Gesandten die Hoffnung aufgegeben hatten und sie meinten. Dass sie nach der ersten Interpretation bezieht sich auf wen? Auf das Volk der Gesandten. Auf das Volk der Gesandten. Denn normalerweise, wenn man die Ayah so liest, könnte man meinen, dass sie bezieht sich auf die Gesandten selbst. Aber damit haben wir natürlich ein Problem, auf das wir gleich zu sprechen kommen, inshallah ta'ala. Das heißt, die Leute meinten, wir sind belogen worden. Was die angedrohte Strafe angeht, sind sie belogen worden. Das Volk, also zu dem die Gesandten entsandt worden sind. Sie haben gesagt, naja, die Strafe kommt nicht, wir sind belogen worden. Das stimmt alles gar nicht, was die Propheten gesagt haben. In dem Moment kommt die Strafe zu sie und packt sie, während sie diesen Glauben verinnerlichen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Das ist die erste Auslegung in Bezug auf den Takhfif. Das heißt, man liest Kudibu. Es gibt eine zweite Version dazu. Und zwar, dass die Anhänger meinen, sie seien belogen worden, denn ihre Geduld ist zu Ende gegangen. Das heißt, die Anhänger der Gesandten, das heißt, die gläubigen Menschen wurden so hart auf die Probe gestellt, dass sie dachten, dass das, was ihnen angedroht, dass das, was die Gesandten ihnen mitgeteilt haben, nicht die Wahrheit ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Schaut, wie hart sie auf die Probe gestellt worden sind. Und dazu gibt es noch eine härtere Überlieferung, die für einen gläubigen Menschen sehr schwer zu akzeptieren ist. Und zwar sagte Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, er sagte, لَمَّا أَيِّسَتِ الرُّسُلُ أَن يَسْتَجِيبَ لَهُمْ قَوْمُهُمْ وَظَنَّ قَوْمُهُمْ أَنَّ الرُّسُلُ قَدْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَهُمُ النَّصْرُ عَلَى ذَلِكَ فَنُنْجِي مَنْ نَشَاءَ. Das heißt, Abdullah ibn Abbas sagte radiallahu anhuma, als die Gesandten die Hoffnung aufgegeben haben, dass ihr eigenes Volk ihnen Folge leistet, und ihr Volk gedacht hat, dass die Gesandten sie angelogen haben. Wie gesagt, das ist ihr Volk, das heißt entweder die Ungläubigen, dann ist es unproblematisch, aber wenn es die Gläubigen sind, dann ist es eine harte Prüfung, die sie offensichtlich nicht bestanden haben. Und ihr Volk dachte, dass die Gesandten ihnen sie angelogen haben. In dem Moment kam dann die Hilfeleistung Allahs Azza wa Jal, und Allah sagt, فَنُنْجِي مَنْ نَشَاءُ. Dann haben wir aber diejenigen nur gerettet, die wir retten wollten. Und überliefert wird auch über Sa'id ibn Jubayr das Gleiche, und eben Mujahid, und genauso über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala an. Und die eigentlich härtere Überlieferung, die ich meinte, ist eine andere Version über Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, dass er über die Gesandten sagte, كَانُوا بَشَرًا ضعفوا ويأسوا ضعفوا ويأسوا. Das heißt, er sagte, die Gesandten, sie waren auch nur Menschen, sie wurden schwach und sie haben die Hoffnung aufgegeben. Und Abdullah ibn Mas'ud und über Sa'id ibn Jubayr wird auch überliefert, dass sie gesagt haben, dass die Gesandten die Hoffnung auf die Unterstützung Allahs subhanahu wa ta'ala aufgegeben haben. وَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ كُذِبَ عَلَيْهِمْ. Und sie angefangen haben zu denken, dass man sie angelogen hat. Und das ist eine für den gläubigen Menschen nur schwer zu verkraftende Überlieferung. Und deswegen hat Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, diese Überlieferung oder diese Interpretation verworfen. Und er hat gesagt, dass das nicht vereinbar ist mit dem, was wir über die Gesandten glauben. Dass die Gesandten, sie werden niemals die Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala und es aufgeben. Und auch die Gesandten werden niemals glauben, dass sie angelogen worden seien. Und deswegen überliefert er, um das zu verwerfen, eine Überlieferung über Ibn Abi Mulaika, rahimahullah ta'ala. Er sagte, Abdullah ibn Abbas las die folgende Ayah, und zwar die Ayah, hatta idha stay'asa ar-rusul, bis erst dann, als die Gesandten die Hoffnung aufgegeben hatten und sie meinten, dass sie belogen worden sein. Daraufhin sagte Abdullah ibn Abbas, kanu basharan da'fu wa ya'isu. Sie waren auch nur Menschen, sie wurden schwach und haben die Hoffnung aufgegeben. Dann sagte eben Abu Mulaika, nachdem ich das gehört habe von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, bin ich zu Urwa gegangen. Und Urwa hat, ich habe ihm das erzählt, daraufhin sagte er, Aisha radiallahu anha hat Folgendes gesagt, ma'ad Allah, ma haddath Allahu wa rasuluhu shay'an, ma haddath Allahu rasuluhu shay'an qattu illa alima annahu, Entschuldigung, ma haddath Allahu wa rasuluhu shay'an qattu illa alima annahu sayakunu qabla an yamut, walakin lam yazal al-bala'u bil-rusuli hatta dhanna al-anbiya anna man tabi'ahum qad kathabahum. Das heißt, Abdullah ibn, Entschuldigung, Aisha radiallahu anha, sie verwirft jetzt diese Interpretation von Abdullah ibn Abbas und sie sagte, Gott bewahre, ich suche Zuflucht bei Allah. Egal, was Allah und sein Gesandter gesagt haben, die Gesandten wussten mit Gewissheit, dass das, was Allah gesagt hat, auf jeden Fall eintreffen wird, noch bevor sie sterben werden. Aber die Prüfung war für die Gesandten so hart, dass sie gedacht haben, dass die Propheten gedacht haben, dass ihre Anhänger sie der Lüge bezichtigt haben. Dass die Anhänger die Gesandten der Lüge bezichtigt haben. Und sie pflegte die Aya zu lesen, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا. Das heißt, sie glaubten, dass sie der Lüge gezichtigt worden waren und eben nicht, dass sie belogen worden waren. Aber beide Lesarten sind, wie gesagt, korrekt und in Ordnung. Und wir sagen zusammengefasst, die erste Auslegung ist, dass der erste Lesart, وَقَدْ كُذِّبُوا, bedeutet, dass sie glaubten, dass sie der Lüge bezichtigt worden waren seitens ihrer eigenen Anhänger. So hart war die Prüfung für die Propheten und die Leute um sie herum. Und die zweite Auslegung, wenn wir lesen, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, bedeutet, dass sie glauben, dass das Volk der Gesandten glaubte, angelogen worden zu sein, und zwar die Ungläubigen von ihnen und nicht die Gläubigen von ihnen. Und Allah weiß es am besten Bescheid. Erst dann, als die Gesandten die Hoffnung aufgegeben hatten und sie meinten, dass sie belogen worden seien, kam unsere Hilfe zu ihnen. Und so wird errettet, wen wir wollen. Möge Allah azza wa jalla uns zu den Erretteten schreiben und gehören lassen. Aber vom übeltätigen Volk wird unsere Gewalt nicht abgewandt. Aber vom übeltätigen Volk, das übeltätige Volk ist das Volk, das Schirk begeht, möge Allah davor bewahren. Davor wird unsere Gewalt, das heißt unsere Strafe, nicht abgewandt. Allah subhanahu wa ta'ala beendet diese Surah mit einer edlen Ayah, in der er sagte, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. In ihren Geschichten ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Verstand besitzen. Es ist keine Aussage, die ersonnen wird, sondern die Bestätigung dessen, was vor ihm war, und die ausführliche Darlegung aller Dinge und eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben. In ihren Geschichten, Mujahid rahimahullah ta'ala sagt, damit ist die Geschichte, gemeint ist die Geschichte von Yusuf und seinen Geschwistern, in ihren Geschichten, das heißt, oder man kann auch sagen, in den Geschichten der Gesandten, im Hinblick auf die vorige Aya, die 110. Aya, im Hinblick auf die vorige Aya kann man auch sagen, gemeint ist, in den Geschichten der Gesandten. Aber es in Bezug auf die Sura insgesamt geht es eher um was? Um die Geschwister von Yusuf und um Yusuf und seine Geschwister. In ihren Geschichten ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Verstand besitzen. Und die Lehren, liebe Geschwister, die sind zahlreich, sodass manche Gelehrte sie seitenweise aufgelistet haben, aber wir haben sie nach und nach erwähnt, an den entsprechenden Stellen, und Allah weiß, wie viele Lehren es sonst noch gibt, die wir nicht erwähnt haben. In ihren Geschichten ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Verstand besitzen. Und eine der wesentlichen Lehren ist, dass im Endeffekt diejenigen, die nach dem Koran leben, nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam leben, oder damals nach dem Gesetz Allahs leben und nach der Sunna des jeweiligen Gesandten gelebt haben, dass sie letztendlich die Erfolgreichen sein werden. Letztendlich, sie sind es diejenigen, die erfolgreich sein werden, und die anderen sind diejenigen, die es bereuen werden. Manche von ihnen bereuen es noch vor dem Tod, wie die Geschwister von Yusuf, und so haben sie Hoffnung auf Vergebung von Allah Azza wa Jal, aber manche von ihnen, für sie kommt jede Ermahnung zu spät. Es ist keine Aussage, die ersonnen wird. Der Quran al-Karim ist keine Aussage, die erlogen worden ist. Und der Quran al-Karim ist auch keine Aussage, die ersonnen werden kann. Weder wird sie ersonnen, noch kann sie in Zukunft ersonnen werden, sondern die Bestätigung dessen, was vor ihm war. Und das ist einer der gewaltigsten Beweise für die Wahrheit des Quran al-Azim. Dass der Quran al-Azim und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Botschaft, die sie an die Menschen gebracht haben, nicht eine erfundene neue Botschaft ist, die vor ihnen noch kein Menschenbewohner, kein Weltenbewohner geäußert hat, sondern es ist die Bestätigung dessen, was vor ihm war. Und teilweise bestätigt der Koran nicht nur die bekannten und großen Glaubenslehren, und zwar, dass es eben keinen Gott gibt außer Allah Azza wa Jal, sondern auch ins Detail genau die Geschichte von Jesus a.s., die Geschichte von Musa a.s., die Geschichte von Yusuf a.s. und die Geschichte von Ibrahim a.s. und so weiter und so fort, von Adam und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Koran, dass die Tatsache, dass er bestätigt das, was vorher war. Dass er sagt, jawohl, sowohl Jesus und Moses und Abraham und David und alle anderen waren meine Geschwister. Sie alle waren meine Glaubensgeschwister. Sie alle waren Propheten, genauso wie ich ein Prophet war. Das ist ein Beweis für sein Prophetentum. Und das ist ein Beweis, dass er diese Kette von Gesandten nur fortsetzt, alayhi salatu wassalam. Und erst recht, wenn wir wissen, dass die Gesandten vorher ihn auch noch angekündigt haben, sallallahu alayhi wasallam. Insofern, der Koran ist eine Bestätigung dessen, was vorher gewesen ist. Und wie kann es sein, dass zufälligerweise über tausende von Jahren hinweg nach und nach alle paar hundert Jahre oder mehr oder weniger und manchmal zeitgleich mehrere Propheten auftauchen und sie alle, liebe Geschwister, die gleiche Botschaft verkünden, das gleiche Paradies den Menschen versprechen, die gleiche Hölle den Menschen androhen und sie alle sagen ins Detail das Gleiche und das soll ein Zufall sein und sie sollen alle gelogen haben. Das ist eine Sache, die der Verstand zweifellos ausschließt. Es ist nur eine Bestätigung dessen, was vor ihm war, an Büchern, Taura, Injil, Sabur, und die ausführliche Darlegung aller Dinge, das heißt die ausführliche Darlegung aller Dinge, die wir für den Erfolg brauchen. Der Koran al-Karim ist kein Buch zum Zeitvertreib. Der Koran al-Karim ist kein Buch von Geschichten, damit wir eine schöne Unterhaltung haben. Sondern der Koran al-Karim ist ein Buch der Rechtleitung. Hudan lil-Muttaqin, ein Rechtstand für die Gottesfürchtigen. Also es ist eine klare Auslegung aller Dinge, die wir brauchen, damit wir auf Allahs geraden Weg bei Allah subhanahu wa ta'ala ankommen. Und dieses Buch ist eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben. Schaut an, es ist eine Rechtleitung, das heißt, dieses Buch ist ein Wegweiser zur Wahrheit und eine Barmherzigkeit für Leute, die glauben. Das heißt also erstens, der Koran leitet auf den rechten Weg und danach ist er eine Barmherzigkeit für diejenigen, die auf diesem Weg wandern, die auf diesem Weg laufen, die auf diesem Weg sich befinden, ist dieser Koran eine Barmherzigkeit für sie, sodass ihnen ihre Sünden vergeben werden und so und ihnen der Weg noch deutlicher gemacht wird. Und so sehen wir, liebe Geschwister, dass der Koran al-Karim, die Worte, die Allah erwähnt, sie sind geordnet. Die Worte, die Allah erwähnt, dass er erst sagt, Hudan, und danach sagt Rahma, das ist kein Zufall, sondern das ist eine Präzision vom Herrn der Weltenbewohner. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unseren Iman stärken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns segnen, auf dass wir diese Surah weiterhin öfter lesen und diese Surah besser verstehen. Und diese Surah, liebe Geschwister, ist ein Trost für jeden Menschen, der traurig ist. Ob es jemand ist, der seinen Sohn verliert, oder ob es jemand ist, der zu Allahs Weg aufruft, oder ob es jemand ist, der ins Gefängnis gesteckt wird, oder ob es ist, der jemand der Armut durchmacht, oder ob es ist jemand, der von Neid, der durch Neid, durch neidische Menschen um ihn herum attackiert wird. All dies ist eine Geschichte, in der dieser Mensch Trost finden kann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch und mich segnen. Möge Allah euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit.